Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby, Band 5, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 42. Kapitel. Erläutert den gesellschaftlichen Erfahrungsgrundsatz, dass sich die engsten Freundschaftsbande bisweilen auflösen. Das Pflaster von Snow Hill hatte den ganzen Tag in der Hitze geschmort und gebraten, und die, den Eingang des Gasthauses, dessen Namen und Sinnbild sie zugleich darstellen, bewachenden Zwillingsmohrenköpfe sahen oder schienen doch den erschöpften Vorübergehenden boshafter als gewöhnlich auszusehen, nachdem die Sonne ihre sengende Zugpflasterkraft an ihnen geübt hatte, als in einem der kleinsten Zimmer des Mohren, durch dessen geöffnetes Fenster in fühlbarer Strömung gesunde Ausdünstungen von dampfenden Postpferden hineindrangen, ein Teetisch zurechtgestellt war, auf welchem man große Stücke gerösteten und gekochten Fleisches, eine Zunge, eine Taubenpastete, ein kaltes Huhn, einen Krug Ale und andere kleine Annehmlichkeiten erblickte, dergleichen in ausgearteten großen und kleinen Städten als notwendig zu einem Lunch, Postpassagier, Mittagsessen oder ungewöhnlich substanziellen Frühstück betrachtet wird. Mr. John Browdie umkreisete unruhig, die Hände in den Taschen, die genannten Leckereien, stand bisweilen still, um mit dem Taschentuche seiner Frau die Fliegen aus der Zuckerdose zu scheuchen oder einen Teelöffel in den Milchgießer hineinzusenken und zum Munde zu führen oder ein Stückchen Rinde abzubrechen oder eine kleine Fleischecke abzuschneiden und wie ein paar Pillen zu verschlingen. Nach jeder dieser kleinen Koketterien mit dem Teetische zog er die Uhr aus der Tasche und erklärte mit wirklich pathetischem Ernst, dass er es keine 2 Minuten mehr würde aushalten können. Tilly, redete John seine Hausfrau an, die halb wachend und halb schlafend auf dem Sofa ruhte. »Was gibt's, John?« »Was gibt's, John?« rief ihr Gatte ungeduldig aus. »Bist hungrig, Mädel?« »Nicht sehr.« »Nicht sehr«, wiederholte John die Augen zur Decke emporhebend, »sorgt nicht sehr, und wir haben um 3 Uhr zu Mittag gegessen und Schleckereien zum Lunch gehabt, die einen hungrig machen, statt zu sättigen. Nicht sehr.« »Hier ist ein Herr, der nach Ihnen fragt, Sir«, sagte der Kellner, den Kopf hereinsteckend. »Donner und das Wetter, Patron«, rief John, »was kommst du und schwarzes lang davon? Rein mit dem!« »Sind Sie zu Hause, Sir?« »Zu Hause«, erwiderte John, »ich wollte, ich wär's. Hätt dann schon vor 2 Stunden den Tee gehabt. Ich sorg's deinem Kameraden, er soll hübsch aufpassen, und wenn der Herr käme, ihm flugs sorgen, wie wären ganz ohnmächtig vor Hunger. Rein mit dem. Aha, Ihre Hand, alter Freund Mr. Nickleby. Dies ist fast der stolzeste Tag meines Lebens, Sir. Wie geht's und steht's mit Ihnen? Potz, Hacke und Spaten, ich freue mich, Sie wiederzusehen.« John vergaß über seiner herzlichen Begrüßung fast seinen Hunger, schüttelte Nicholas aber und abermals die Hand und schlug ihn abwechselnd darein, damit es der Begrüßung nicht an Wärme fehlen möchte. »Ja, da ist sie«, sagte er, als er gewahrte, dass Nicholas die Blicke auf seine junge Frau richtete. »Da ist sie. Wir werden jetzt so nicht um sie zanken, wie? Blitz, wenn ich daran denke. Doch, du wirst hungrig sein, guter Freund. Greif zu und für das, was uns der Herr bescheret.« Er beendete das Tischgebet ohne Zweifel nach Gebühr, allein man hörte nichts mehr davon, denn er hatte bereits Messer und Gabel so in Bewegung gesetzt, dass sein Redevermögen für den Augenblick verschwunden war. »Ich werde mir die gewöhnliche Freiheit nehmen, Mr. Browdie«, sagte Nicholas, einen Stuhl für die junge Frau an den Tisch setzend. »Nimm, was du willst«, antwortete John, ohne aufzublicken, »und wenn du damit fertig bist, lang wieder frisch zu.« Nicholas hielt sich bei keiner Erklärung auf, küsste die errötende Mrs. Browdie und führte sie zu ihrem Sitze. Hör, Freund, sagte John, tu nur gonzig, als ob du zu Hause wärst. Sie können sich darauf verlassen, aber unter einer Bedingung. Nun, dass Sie mich zum Gevatter bitten, sobald Sie Gelegenheit dazu bekommen. Alle Hagel, hören einer an, rief John, Messer und Gabel niederlegend aus. Zum Gevatter, ho, ho, ho, Tilly, hörst, was er sagt? Zum Gevatter, sprechen's kein Wort mehr, Mr. Nickleby, Sie werden niemals etwas Besseres sorgen. Gelegenheit zum Gevatter zu bitten, ho, ho, ho. Nie hätte ein ehrwürdiger alter Spaß jemand so ergötzt, wie dieser den ehrlichen Yorkshirer kitzelte. John kicherte, lachte aus vollem Halse, erstickte sich fast dadurch, dass er sich große Rindfleinstücke in die Luftröhre lachte, brach von neuem in schallendes Gelächter aus, aß dabei immerfort, wurde rot im Gesicht und schwarz vor der Stirn, hustete, weinte, ward besser, lachte innerlich fort, wurde wieder schlimmer, kam dem Erwürgen nahe, ließ sich den Rücken schlagen, jagte seiner Frau Schrecken ein und kam endlich in einem Zustande äußerster Erschöpfung und mit überströmenden Augen wieder zu sich, rief aber fortwährend mit schwacher Stimme aus, »Gevatter, Gevatter, Tilly«, und zwar in einem Tone, der sein grenzenloses, durch kein Märtyrertum zu verminderndes Behagen aus dem Scherzworte bezeugte. »Sie erinnern sich des Abends, an welchem wir zum ersten Male Tee miteinander tranken«, sagte Nicholas. »Werd ihn mein Lebdogs nicht vergessen. War er nicht an dem Abend ein ganz schrecklicher Mensch, ein Wüterich, ein dreidoppelter Bär, Mrs. Browdie?« »Das würden Sie wohl gesagt haben, Mr. Nickleby«, erwiderte die junge Frau, »wenn Sie ihn gehört hätten, als er mit mir nach Hause ging. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht so gefürchtet.« »Mach's nur nicht gar so schlimm, Tilly«, fiel John mit breit gezogenem Munde lächelnd ein. »So arg ist's auch nicht gewesen.« »Es war so arg«, entgegnete Mrs. Browdie. »Ich war fast schon entschlossen, nie wieder ein Wort mit dir zu reden.« »Fast«, sagte John mit einem noch breiter gezogenen Munde, »fast schon entschlossen. Und wie sie den ganzen Weg schmeichelte und flottierte und scharwenzelte, was ließ es dir von dem Wichte den Hof machen, sag ich?« »Das habe ich gar nicht getan«, sagte sie und drückte mir den Arm so zärtlich. »Das hättest du nicht getan«, sag ich. »Nein«, sagte sie und drückte immer zu. »Mein Himmel, John«, unterbrach seine hübsche Frau hoch errötend, »wie kannst du so albernes Zeug sprechen? Dergleichen ist mir ja im Traume nicht eingefallen.« »Ob's dir im Traume eingefallen ist, das weiß ich nicht, obwohl ich glaube, dass es wahrscheinlich genug ist«, entgegnete John, »aber du hast getan. Mädel, sagt ich, du bist ein unbeständiger, wankelmütiger Wetterhahn.« »Nein, John, ich bin nicht unbeständig«, sagtest du. »Doch«, sag ich, »leicht ein verhenkerter, leichtsittig. Leugne es nur nicht nach dem, was mit dem Wicht beim Schulmeister passiert ist.« »Mit dem«, sagte sie und kreischte ordentlich, »ja, mit dem«, sag ich. »John«, sagte sie und machte sich noch ein guter Teil näher an mich ran und drückte mich noch stärker, »wie konntest du glauben, da ich solch einen ansehnlichen Mann zum Bräutigam habe, dass ich mir den Hof machen lassen würde von solch einem kleinen, knirpsigen, spuchtigen Windhunde wie dem?« »Nun«, sag ich, »wenn du so sprichst, so bestimme den Hochzeitstag und wir wollen's fast zuschlagen.« »Ho, ho, ho!« Nicholas lachte herzlich über dieses Histörchen, sowohl wegen der Rolle, die er selbst darin spielte, als deshalb, weil er Mrs. Browdie, deren Einreden durch ihres Gatten schallendes Gelächter übertäubt wurde, das Erröten möglichst zu ersparen wünschte. Seine Gutmütigkeit und Gewandtheit machte ihrer Verlegenheit bald ein Ende, und obwohl sie die Beschuldigung fortwährend ableugnete, lachte sie doch so herzlich darüber, dass Nicholas die vollkommene Überzeugung gewann, Mr. John Browdie sei in allen wesentlichen Punkten streng bei der Wahrheit geblieben. »Dies ist das zweite Mal«, sagte er, »dass wir miteinander zu Tisch sitzen, und das dritte, dass ich sie überhaupt gesehen habe, und dennoch ist es mir wirklich, als ob ich mich unter alten Freunden befände.« Der Yorkshirer und seine Frau versicherten, es ginge ihnen ebenso. »Ich habe auch den besten Grund«, fuhr Nicholas fort, »Sie, mein werter Freund, als solchen zu betrachten, denn wenn Sie nicht so viel Herzensgüte gegen mich bewiesen hätten, als ich weder ein Recht noch Grund hatte, dergleichen von Ihnen zu erwarten, so weiß ich nicht, was aus mir hätte werden sollen oder in welcher Hilflosigkeit ich mich jetzt vielleicht befände.« »Welchens von was anderem fiel John fast barsch ein, und lass uns den Schnickschnack zu Hause. Dann muss ich einen neuen Text zu einer alten Weise beginnen«, entgegnete Nicholas lächelnd. »Ich schrieb Ihnen, dass ich Ihre Teilnahme an dem unglücklichen Burschen, den Sie auf die Gefahr, sich selbst Unannehmlichkeiten zuzuziehen, befreiten, tief empfände und Ihrem Werte nach zu schätzen wüsste. Ich kann es Ihnen indes gar nicht sagen, wie dankbar er und ich und andere, die Sie nicht kennen, Ihnen für das ihm bewiesene Mitleid sind.« »Wahrhaftig«, sagte John, »und ich kann's Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar gewisse Leute, die wir kennen, gleichfalls sein würden, wenn sie es wüssten, dass ich ihm Mitleid bewiesen habe. Ach, in welcher Angst und Not ich den Abend war«, rief Mrs. Browdie aus. »War man denn wohl geneigt, Ihnen sein Entkommen zuzuschreiben?«, fragte Nicholas seinen Yorkshirer Freund. »Nicht im Mindesten«, erwiderte John mit von einem zu anderen Ohre breit gezogenen Munde. »Ich lag noch lange, nachdem es dunkel geworden war, ins Schulmeisters Bett, ohne dass ich oben eine Christenseele blicken ließ. Nun dachte ich endlich, er hat jetzt so einen artigen Vorsprung und muss zu Hause sein oder kommt in seinem Leben nicht wieder hin. Du kannst also kommen, sobald du willst, und wirst uns partout finden. Das heißt, wissens, der Schulmeister konnte kommen.« »Ich verstehe«, sagte Nicholas. »Und er kam wirklich gleich darauf«, fuhr John fort. »Ich hörte ihn unten die Tür zumachen und sich im Dunkeln heraufgreifen. Langsam und sicher, sagt ich bei mir selbst, nimm dir Zeit, alter Junge, brauchst dich wohl nicht zu übereilen.« Er kam an die Tür, drehte den Schlüssel rum und fing an zu schreien, wie er kein Schloss nicht fand. »Holla, Eder! Nur immer zu«, dachte ich, »kannst lange schreien und wächst doch keine Seele nicht auf.« »Bursche«, sagt er noch einer kleinen Weile, »mach mir ja's Blut nicht warm.« Und abermals nach einer kleinen Weile sagt er, »ich schlag dir alle Knochen im Leib entzwei.« Gleich darauf schrie er plötzlich nach Licht, und als es kam, was es da für Poltern und Lärmen gab. »Was gibt's denn«, sagt ich, »er ist ausgekniffen«, sagt er, »ganz unsinnig vor Schrecken und Gift.« »Haben Sie nichts gehört?« »Ja«, sag ich, »ich hörte eben erst die Haustür zumachen und jemand da runterlaufen.« Ich zeigte aber nach der unrechten Seite hin. Da schrie er, »Hilfe, Hilfe«, und ich sagte, »ich will dir helfen, Schulmeister«, und wir liefen darauf dem Burschen nach, auf der falschen Fährte. »Ha, ha, ha!« »Liefen Sie weit?«, fragte Nicholas. »Weit«, wiederholte John. »Er war nach einer Viertelstunde ganz fertig. Ich dachte, ich hätte niedersinken und vor Lachen platzen müssen, den alten Schulmeister zu sehen, wie er ohne Hut und bis an die Knie im Kot und Wasser neben mir herrannte, über Zäune kletterte, in Gräben verdanzte, wie unsinnig tobte und schrie, mit seinem einen Auge begierig nach dem Burschen aussah, und die Rockschöße flogen hinter ihm her, und er sah aus von Kopf bis zu Füßen wie ein Schwein. Ha, ha, ha!« John lachte bei der Erinnerung an die Szene so herzlich, dass er seine beiden Zuhörer damit ansteckte und nunmehr alle drei in schallendstem Gelächter zusammenstimmten, das immer wieder von Neuem begann, bis sie nicht mehr konnten. »Er ist ein Halunke, der Schulmeister«, sagte John, die Augen sich abwischend, »ein niederträchtiger Halunke.« »Ich kann ihn vor Augen nicht ausstehen«, sagte seine Frau. »Wohlgesprochen, Mädel«, rief John aus, »das gefällt mir. Wir kennten ihn gar nicht ohne dich, aber du hattst Umgang mit ihm.« »Ich musste ja wohl Umgang haben mit Fanny Squeers«, versetzte Mrs. Browdy, »denn du weißt, John, sie war eine alte Spielkameradin von mir.« »Schon gut, ich sag's ja selbst, Frau«, sagte John, »es ist immer das Beste, gut, eine Nachbarschaft zu halten und mit alten Bekannten gut Freund zu sein und nicht in Haaren liegen, wenn's zu ändern ist. Meinst nicht auch so, Mr. Nickleby?« »Ganz ihrer Meinung«, erwiderte Nicholas, »und sie handelten nach diesem Grundsatze, als sie mir nach unserem denkwürdigen Abende zu Pferde begegneten.« »Ja, wie ich schon sage, so halte ich's auch«, bemerkte John. »Das ist schön und männlich«, sagte Nicholas, »obwohl es nicht eigentlich das ist, was wir in London Yorkshire nennen.« Anmerkung des Übersetzers: »Coming Yorkshire over anyone«, jemanden hinter das Licht führen. In der gleichfolgenden Stelle fand sich ein unübersetzbares Wortspiel. Sie bemerkten in ihrem Billet, dass sie Miss Squeers bei sich hätten. Freilich, sie war Tillys Brautjungfer und wird ja nun wohl bald selbst eine Braut werden, antwortete John listig blinzelnd. Und der Bräutigam wird ein beglückter Mann sein. Ach, schäme dich, John, nahm seine Frau das Wort. Sie sehen, Mr. Nickleby, eben weil sie mit uns hier ist, schrieb ihnen mein Mann und ladete sie ein, heute Abend zu kommen, denn wir glaubten, es würde ihnen nach dem, was vorgefallen ist, nicht angenehm sein. Ah, sie hatten vollkommen recht, unterbrach Nicholas. Besonders, fuhr Mrs. Browdy mit dem schelmigsten Blicke fort, nach dem, was wir von gewissen vormaligen Liebesangelegenheiten wissen. »Was Sie davon wissen, so«, entgegnete Nicholas kopfschüttelnd, »ich glaube, Sie spielten eine etwas gottlose Rolle dabei.« »Natürlich«, fiel John Browdy ein, fuhr mit seinem gewaltigen Vorderfinger durch eine der hübschen Locken seiner Frau, und seine Mienen verkündeten, wie stolz er auf sie war. »Sie war immer so mutwillig und voll von Schelmenstreichen wie...« »Nun, wie«, unterbrach Tilda. »Wie ein Frauenzimmer«, sagte John. »Sie sprachen von Miss Squeers«, fiel Nicholas in der Absicht ein, einigen kleinen Ehelichkeiten ein Ende zu machen, die zwischen Mr. und Mrs. Browdy vorzugehen begonnen hatten und die Stellung einer dritten Person zu einer etwas verlegenen machten, indem sie selbiger das Gefühl gaben, ein wenig im Wege zu sein. »Sie haben recht«, erwiderte Mrs. Browdy. »John, lass das. John bestimmte den heutigen Abend, weil wir wussten, dass sie ihn dazu bestimmt hatte, zu ihrem Vater zu gehen, und damit wir nicht gestört würden und ganz allein mit ihnen wären, hat John mit ihr verabredet, dass er sie selbst wieder abholen wollte.« »Sie haben alles ganz vortrefflich eingerichtet«, sagte Nicholas. »Es tut mir nur leid, dass ich Ihnen so viel Umstände mache.« »Das ist durchaus nicht der Fall«, entgegnete Mrs. Browdy, »denn wir haben uns ganz erstaunlich darauf gefreut, Sie zu sehen. Aber wissen Sie«, fügte sie mit ihrem schalkhaften Lächeln hinzu, »ich glaube wirklich, dass Fanny bis über die Ohren in Sie verliebt war.« »Ich bin ihr ausnehmend verbunden«, sagte Nicholas, »gebe Ihnen aber mein Wort darauf, dass ich nicht von fern daran gedacht habe, Eindruck auf Ihr jungfräuliches Herz zu machen.« »Hör einer an«, kicherte Mrs. Browdy. Doch in allem Ernst, wissen Sie, dass mir Fanny selbst gesagt hat, dass Sie ihr eine Liebeserklärung gemacht hätten und sich sehr bald ordentlich und feierlich mit ihr verloben würden? Hat sie das, ertönte eine kreischende Stimme, hat sie dir gesagt, dass ich mich sehr bald mit einem meuchelmörderischen Diebe verloben würde, der meines Vaters Blut vergossen hat? So, Mrs. Browdie, Sie glauben also wirklich, dass ich in solchen Schmutz unter meinen Füßen verliebt gewesen wäre, dem ich mir nicht herablassen konnte, mit der Feuerzange anzufassen, ohne mir durch die Berührung schwarz zu machen? »So, Mrs. Browdie, oh, das glauben Sie also wirklich? Tilda, welch ein falsches und gemeines Geschöpf du bist!« Unter diesen Vorwürfen hatte die beleidigte Miss Squeers die Tür weit aufgerissen und die erstaunten Browdies und Nicholas erblickten nicht bloß ihre symmetrische, in die oben beschriebenen keuschen, weißen, etwas schmutzigern, Gewänder gehüllte Gestalt, sondern auch die beiden Wackfords, Vater und Sohn. »Dies ist also das Hände«, fuhr Miss Squeers fort, die, wenn sie erregt war, ihre Haars stark aspirierte. »Dies ist also das Hände von allem meiner Duldsamkeit und Freundschaft für dem doppelzüngigen Dinge, der Giftschlange, der Seejungfer?« Sie suchte lange nach dem letzteren Beiworte und brachte es endlich triumphierend heraus, als ob ein entscheidender Coup darin läge. »Dies ist also das Ende davon, dass ich die Menschen möglichster Geduld und Langmut mit ihrer Hinterlist, ihrer Gemeinheit, ihrer Falschheit gehabt habe und zugesehen habe, welche Mühe sie sich gegeben hat, die Bewunderung eines elenden Wurms auf sich zu ziehen und auf eine Weise, dass ich errötete wegen mei, wegen deines Geschlechts, half Mr. Squeers ein, die Browdies und Nicholas mit einem buchstäblich einem boshaften Auge der Reihe nach ansehend. »Ja«, sagte Miss Squeers, »aber ich danke Gotte, dass meine Mutter von demselben, ach, dass sie hier wäre, einen kleinen Strauß mit den Herrschaften zu haben«, unterbrach ihr Papa. »Dies ist also das Hände davon«, begann Miss Squeers wieder, indem sie den Kopf emporwarf und verächtlich zu Boden blickte, »dass ich die hauskehrigkafte Kreatur eines Blicks gewürdigt und mich selbst erniedrigt habe, sie mit meiner Gönnerschaft zu beglücken.« »Ach, so halt endlich den Mund«, zürnte Mrs. Browdie, trotz aller Versuche ihres Gatten, sie daran zu hindern, ein paar Schritte vortretend, »und sprich nicht so ungewaschenes Zeug, Fanny.« »Hast du nicht meine Gönnerschaft genossen?«, fragte Miss Squeers. »Nein, das hab ich bleiben lassen«, antwortete Mrs. Browdie. »Ich darf bei so einer kein Rotwerden erwarten«, sagte Miss Squeers mit stolzem Anstande, »denn ihre Visage weiß von nichts als Schimpf und Schandbarkeit und rotbäckiger Frechheit.« Miss Squeers nahm jetzt John das Wort, denn diese gehäuften Angriffe auf seine Frau erbosten ihn. »Miss Squeers, ich rot's Ihnen sorte, nur sorte.« »Oh, Mr. Browdie«, erwiderte die junge Dame rasch, »Sie bemitleide ich. Für Sie habe ich nur das einzige Gefühl unbegrenzten Mitleids.« »Oh, so«, sagte John. »Ja, oh, so«, wiederholte Miss Squeers, ihren Vater von der Seite anblickend, »so spöttisch Sie auch zu sagen beliebten, dass ich bald selbst eine Braut und dass mein Bräutigam ein beglückter Mann sein würde, so hege ich dennoch keine Gefühle gegen Sie als Gefühle des Mitleids, Mr. Browdie.« Hier blickte sie abermals ihren Vater von der Seite an und ihr Vater erwiderte den Blick, wie um zu sagen, »da hast du ihn tüchtig getroffen.« »Ich weiß es, was Sie noch auszubaden haben werden«, fuhr sie heftig ihre Locken schüttelnd fort. Ich weiß es, was für ein Leben Ihnen bevorsteht, und wenn Sie mein bitterster Totenfeind wären, ich könnte Ihnen nichts Schlimmeres wünschen. Könntest du ihm, wenn das der Fall ist, nicht wünschen, selbst mit ihm verheiratet zu sein?« fragte Mrs. Browdie im sanftesten Tone. »Oh, Ma'am, wie witzig Sie sind,« entgegnete Miss Squeers mit einem tiefen Knickse. »Fast so witzig, Ma'am, als Sie klug sind. Wie äußerst klug war es von Ihnen, eine Zeit zu wählen, wo ich zu meinem Vater zum Tee gegangen war und nicht eher wiederkam, als bis ich abgeholt wurde. Wie schade, dass Sie nicht daran dachten, dass andere Leute ebenso klug wie Sie selbst seien und Ihnen Ihre schönen Pläne verderben könnten.« »Es wird dir nicht gelingen, mich durch dergleichen Reden zu ärgern, Kind«, sagte die ehemalige Miss Price, die Matrone, annehmend. »Nennen Sie mich kein Kind, Ma'am«, entgegnete Miss Squeers. »Das muss ich mir gänzlich erbitten. Dies ist also das Ende.« »Potz, Kuh, Horn und Pferdehuf«, fuhr John ungeduldig dazwischen. »Sorg, was es ist, Fanny, und mach selbst ein Ende und frag mich immer und in einem Fort, was es ist.« »Danke schön für Ihren unerbetenen Rat, Mr. Browdie«, erwiderte Miss Squeers mit erkünstelter Höflichkeit. »Und haben Sie die Güte, mit meinem Vornamen aus dem Spiele zu bleiben?« »Sogar mein Mitleid wird mich niemals vergessen lassen, was ich mir selbst schuldig bin, Mr. Browdie.« »Tilda«, sagte Miss Squeers mit so plötzlich gesteigerter Heftigkeit, dass John ordentlich zusammenfuhr, »ich sage mich für immer von dir los, entsage dir, gebe dich auf.« »Ich würde«, rief sie in feierlichem Tone, »ich würde kein Kind Tilda taufen lassen, und wenn ich es dadurch vom Grabe erretten könnte.« »Was das betrifft«, bemerkte John, »so wird's noch Zeit genug sein, daran zu denken, wenn das Kind erst da ist.« »John«, fiel seine Frau ein, »kränke sie nicht, mach ihr kein Herz weh.« »Oh, Herzweh«, rief Miss Squeers in großem Zorn aus, »Herzweh, wie äußerst wohlmeinend.« »Wenn Horcher nun einmal nichts Gutes von sich hören«, sagte Mrs. Browdie, »so kann ich das nicht ändern, und es tut mir leid, aber so viel ist gewiss, Fanny, dass ich unzählige Male hinter deinem Rücken so gut von dir gesprochen habe, dass du sogar selbst zufrieden damit hättest sein müssen.« »Ah, ohne allen Zweifel«, replizierte Miss Squeers mit einem zweiten Knickse, »ich danke Ihnen ganz ergebens für Ihre Güte, Ma'am, und bitte Sie, mich ein anderes Mal etwas weniger scharf mitzunehmen.« »Ich wüsste nicht«, entgegnete Mrs. Browdie, »dass ich auch dieses Mal sehr schlimm von dir gesprochen hätte, und jedenfalls war das, was ich gesagt habe, vollkommen wahr. Ist es aber der Fall gewesen, so tut es mir äußerst leid und ich bitte um Vergebung. Du hast mir 100 und wieder 100 Mal weit ärgere Dinge nachgesagt, Fanny. Ich habe es dir aber nicht nachgetragen und hoffe, dass du es mit mir ebenso halten wirst.« Miss Squeers antwortete nur dadurch, dass sie die vormalige Freundin vom Scheitel bis zu den Zehen ansah und mit unaussprechlicher Geringschätzung die Nase emporhob. Indes entfielen ihr unbestimmte Hindeutungen auf eine falsche Katze, ein freches Weibsbild und eine verächtliche Kreatur, was im Verein damit, dass sie sich auf die Lippen biss, sehr mühsam wirkte und rasch und schwer atmete, anzuzeigen schien, dass Miss Squeers Busen von Gefühlen, die zu groß waren, als sie ihnen Worte hätte geben können, erfüllt war. Während der Unterredung, über welche hier berichtet worden, hatte sich Master Wackford, weil er sich unbeachtet sah und von seinen vorherrschenden Neigungen stark ergriffen wurde, allmählich dem Tische genähert und einen lebhaften Angriff auf denselben gemacht. scharmuzierend, indem er mit den Fingern um die Innenseite der Teller herumfuhr und sie darauf mit unendlichem Behagen absog, Brotstücke abbrach und damit über die Butter hinstrich, Zucker in die Tasche senkte und unterdes tat, als wenn er tief in Gedanken versenkt wäre, und so fort. Da er bei diesen kleinen Freiheiten ungestört geblieben, so war er allmählich zu größeren übergegangen, hatte ein ganz artiges, kaltes Vesperbrot eingenommen und war jetzt eifrig mit der Pastete beschäftigt. Seinem Vater war von dem allen nichts entgangen. Er war vielmehr, solange die Aufmerksamkeit der übrigen durch andere Dinge gefesselt blieb, ganz entzückt, dass sich sein Sohn und Erbe auf Kosten des Feindes fett machte. Als aber nunmehr eine zeitweilige Windstille einzutreten schien, unter welcher das Tun des kleinen Wackford notwendig bemerkt werden musste, tat er, als ob er dasselbe zuerst gewahrte, und versetzte dem jungen Gentleman einen Backenstreich, von welchem sogar die Teeschalen klirrten. »Wie«, zürnte Mr. Squeers, »du issest von dem, was deines Vaters Feinde übrig gelassen haben? Weißt du nicht, dass es Gift für dich werden kann, du unnatürlicher Bube?« »Es wird ihm keinen Schaden tun«, nahm John das Wort, dem es eine Herzenserleichterung zu sein schien, bei dem Zanke einen Mann zum Gegner zu bekommen. »Lass ihn schlingen, Schulmeister. Ich wollt, dass die ganze Schule hier wäre. Die Jungen sollten sich alle ihre ausgehungerten Leiber mal vollstopfen, und wenn's mich den letzten Heller kostete.« Squeers warf ihm einen Zornblick zu, sein Gesicht nahm dabei einen so boshaften Ausdruck an, als es anzunehmen nur fähig war. Es besaß aber in diesem Stücke die erstaunlichste Fähigkeit und schüttelte verstohlen die Faust. »Schulmeister«, sagte John, »mach dich nicht selbst zum Narren, denn wenn ich meine Faust schütteln wollte, nur ein einziges Mal, so würdest du hinstürzen, bloß von dem Wind davon.« »Sind Sie es nicht gewesen«, versetzte Squeers, »der meinem ausgerissenen Schüler Beistand geleistet hat? Wie? Sind Sie es gewesen oder nicht?« »Ob ich's gewesen bin«, erwiderte John mit beträchtlich erhobener Stimme, »nun ja, ja, ich bin's gewesen, und was willst du davon, Schulmeister?« »Hast du gehört, mein Kind«, sagte Squeers zu seiner Tochter sich wendend, »hast du ihn eingestehen hören, dass er's getan?« »Eingestehen«, wiederholte John, »ich will dir noch mehr sagen. Ich hab's getan, und fängst du wieder mal einen weggelaufenen Schüler ein, so tu ich's noch einmal, und tu's 20 und 100 Mal, und ich will dir noch mehr sagen, da mir der Kopf mal warm geworden ist, dass du ein alter Spitzbube bist und dass es gut für dich ist, dass du ein alter bist, denn ich würde dich sonst zu Mus geschlagen haben, da du einem ehrlichen Kerl erzähltest, wie du den armen Burschen in der Kutsche traktiert hättest.« »Einem ehrlichen Kerl«, höhnte Squeers. »Ja, das bin ich«, sagte John, »ausgenommen darin, dass ich bisweilen die Füße mit so einem, wie du bist, unterm selbigen Tisch gesteckt habe.« »Injurien«, rief Squeers frohlockend, »und ich habe zwei Zeugen. Wackford kennt die Bedeutung eines Eides. Dabei wird man sie fassen, Sir. Spitzbube, ah, so«, er nahm seine Brieftafel zur Hand und bemerkte sich den Spitzbuben. »Sehr wohl, der muss mir bei den nächsten Gerichtssitzungen 20 Pfund einbringen, ungerechnet den so einen, Sir.« »Gerichtssitzungen«, wiederholte John, »tät es viel besser, die Gerichtssitzungen aus dem Spiel zu lassen. Es sind wohl schon Yorkshire Schulen vor den Gerichtssitzungen gewesen, guter Freund, und die Sache ist ein kitzlicher Gegenstand, wieder zur Sprache zu bringen, das kann ich dir sagen.« Squeers schüttelte drohend und zornbleich den Kopf, nahm seiner Tochter Arm, fasste den kleinen Wackford bei der Hand und ging mit ihnen nach der Tür. »Was Sie anbelangt«, sagte er zu Nikolas sich wendend, der keinen Teil an der Erörterung genommen, weil er dem Schulherrn bei einer anderen Gelegenheit eine nicht unbeträchtliche Züchtigung angedeihen lassen, »so wird es sich schon finden, ob Sie nicht bald von mir wieder hören werden. Sie nehmen es sich heraus, herzukommen und Schüler zu stipitzen. Schon gut, nehmen Sie sich nur in Acht, dass die Väter derselben nicht zum Vorschein kommen und sie zu mir zurückschicken, dass ich ihnen zum Trotze mit ihnen tue, wie mir beliebt.« »Ich fürchte nichts«, erwiderte Nikolaus verächtlich die Achsel zuckend und ihm den Rücken zukehrend. »So, schon gut«, sagte Squeers mit einem satanischen Blicke. »Kommt, Kinder, kommt!« »Ich verlasse mit meinem Vater solche Clique für immer«, sagte Miss Queers mit einer Miene stolzer Achtung. »Ich achte mich dadurch befleckt, dass ich dieselbige Luft mit solchen miserablen Subjektern eingeatmet habe. Armer Mr. Brownie, hihihi, wahrhaftig, ich bemitleide ihn, so verblendet er ist, hihihi. Falsche, arglistige Tilda!« Mit diesem plötzlichen Zurückfallen in den bittersten und erhabensten Zorn fuhr Miss Queers aus dem Zimmer hinaus, und nachdem sie ihre Würde bis zum letztmöglichen Augenblicke behauptet, hörte man sie draußen schluchzen, wimmern und stöhnen. John Brownie blieb mit weit geöffnetem Munde hinter dem Tische stehen und seine Blicke schweiften zwischen seiner Frau und Nikolas hin und wieder, bis seine Hand zufällig auf den Ale-Krug hinuntersank. Er hob denselben empor, sein Gesicht verschwand eine Zeit lang hinter ihm, er atmete lange und tief, reichte ihn Nikolas und klingelte. »Kellner«, sagte er mit großer Lebhaftigkeit, »flink, tragen's dies naus und sorgen's, dass wir um 10 was Warmes zum Abendessen bekommen, was Gutes und reichlich. Bringen's Brandwein mit Wasser und Pantoffeln, das größte Paar im Hause, und machen's geschwind.« »Mohrenelement«, sagte John und rieb sich dabei die Hände, »wir gehen nun heute Abend nicht mehr aus, um jemand nach Hause zu holen, und wollen jetzt so trauen im Ernst anfangen, den Abend miteinander hinzubringen.« Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Oktober 2024.